vor deinen Augen scheint, als ob dein liebster Freund sich ganz von dir geschieden. Wenn er dich kurze Zeit verlässt, Herz, glaube fest, es wird ein kleines sein, er für bittere Zähren dir Trost und Freuden weint und Honig sein für Wehmut will gewähren. Ach, denke nicht, dass er von Herzen dich betrübe. Ihr prüfet nur durch Leiden deine Liebe. Ihr machet, dass dein Herz bei trüben Stunden weine, damit sein Gnadenlicht dir desto lieblicher erscheint. Was dich ergötzt, zuletzt zu deinem Trost dir vorbehalten. Drum lass ihn nur, o Herz,